Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn ich jemandem guten Tag sage und er will mir die Hand nicht reichen, ist ja auch komisch. Ich reiche meine Hand und kriege die Hand von dem nicht, obwohl der eine gesunde Hand hat. Weil er Angst hat, dass es bei mir wehtut vielleicht oder keine Ahnung. Soll ich ihm dann auf die Schulter klopfen oder eine Kopfnuss geben oder was mache ich dann zur Begrüßung? Herr Wegener? Ja? Sie haben leider ein verkrüppeltes Kind. Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. Stattdessen haben wir geschwiegen und das tut uns sehr leid. Am 1. Oktober 1957 kommt ein neues Medikament auf den Markt. Contagan, ein Schlafmittel, ein Beruhigungsmittel. Angeblich völlig ungefährlich, so die Werbung des Pharmaherstellers Grünenthal aus Stolberg bei Aachen. Dieses gefahrlose Medikament belastet den Leberstoffwechsel nicht, beeinflusst weder den Blutdruck noch den Kreislauf und wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Schlaf und Ruhe. Contagan. Contagan Forte. So bewirbt Grünenthal das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contagan mit dem Wirkstoff Thalidomid. Sogar für kleine Kinder soll es geeignet sein, aber auch für Schwangere, wenn sie unter morgendlicher Übelkeit leiden. Nebenwirkungen seien unbekannt und selbst Überdosierungen auf keinen Fall toxisch, also giftig und damit tödlich. Grünenthal begründet die überschwängliche Werbung für das Medikament mit Tierexperimenten, die die Unbedenklichkeit erwiesen hätten. Klinische Studien waren damals noch keine Zulassungsbedingung für Arzneimittel. Deshalb ist Contagan ohne Rezept überall und für jeden zu kaufen. 1958 verschickt Grünenthal darüber hinaus an über 40.000 Ärzte ein Schreiben, in dem das Medikament ausdrücklich für Schwangere empfohlen wird. Es sei nicht schädlich, weder für die Mutter noch für das Kind. Mit der Realität hat es nichts zu tun. Die beschreibt der Contagan-geschädigte Bariton Thomas Quasthoff in seiner Autobiografie. Contagan, also der Wirkstoff Thalidomid, wirkt besonders aggressiv während der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Die Art der Deformationen hängt von Zeitpunkt und Dauer der Einnahme ab. Zwischen dem 21. und 22. Tag der Schwangerschaft führt Thalidomid zu Missbildungen der Ohrmuscheln und ruft Hirnnervenschäden hervor. Zwischen 24. und 29. Schwangerschaftstag verursacht der Wirkstoff Phokomelie, die sogenannte Robbengliedrigkeit. Das Phänomen heißt so, weil die langen Röhrenknochen von Armen und Beinen nicht vollständig entwickelt sind, sodass Hände und Füße flossenartig am Schulter- bzw. Hüftgelenk andocken. Schon 1959, im Geburtsjahr von Thomas Quasthoff, gibt es erste Hinweise darauf, dass der Wirkstoff Thalidomid doch nicht so nebenwirkungsfrei ist, wie behauptet. Grünenthal zieht daraus keine Konsequenz. Auch die kritischen Berichte verschiedener Ärzte im In- und Ausland ignoriert der Hersteller. Erst Ende November 1961, nach 4 Jahren, wird das Medikament vom Markt genommen. Eine überregionale Zeitung hatte berichtet, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der Einnahme von Contagan und dem sprunghaften Anstieg von Fehlbildungen bei Neugeborenen. Das Medienecho war groß, die Öffentlichkeit beunruhigt. Und irgendwann kam ich dann zur Welt, halt mit diesen fehlenden Armen und anderen Schädigungen. Und da war natürlich der Schock sehr groß und man hat das auch nicht sofort in die Verbindung mit dem Medikament gebracht. Das war gar nicht klar. Es gab ja erst Verzweiflung und Ratlosigkeit. Sagt Gernot Stracke. Er kam 1962 zur Welt mit verkürzten Armen und nicht vollständig entwickelten Händen. So wie er werden Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre rund 5000 Menschen mit Contagan-Schädigungen geboren. Allein in Deutschland. Weltweit geht man von mindestens 10.000 Betroffenen aus. Viele sind so schwer beeinträchtigt, dass sie direkt nach der Geburt sterben. Andere werden das Kindesalter nicht überleben. Für die Eltern, die Familien ein Schock. In den Zeitungsartikeln von damals ist von Missgeburten und Monstern die Rede. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag kam in irgendeiner Kreiszeitung und irgendein Käsebrot, hier ist schon wieder ein Kind, ohne Arme, ohne Beine, blind. Ich weiß nicht, also das war ja sozusagen eine Tagesnachricht. Das war ja ein tägliches Ding. Und mein Vater ist dann irgendwann, die anderen Eltern auch, die sind dann durch die Gegend gefahren. Die haben sich gegenseitig besucht und gesagt, was brauche ich los? Und die haben auch ein Kind vor einiger Zeit geboren, das auch so ist und so und so. Und dann haben sich die Eltern ja auch gefunden irgendwann und haben versucht, diese Ursache zu finden. Die gängigsten Erklärungen damals, die Mütter hätten Alkohol getrunken oder Erbkrankheiten in der Familie verschwiegen. Manche glaubten an Umweltschädigungen, andere vermuteten radioaktive Strahlen als Ursache. Contagan war damals der meistverkaufte Tranquilizer weltweit, der Grünenthal angeblich bis zu 1,3 Millionen D-Mark Umsatz pro Tag in die Kassen spülte. Vermutlich ein nicht unwesentlicher Grund dafür, warum sich der Hersteller so schwer damit tat, das Produkt vom Markt zu nehmen. Das Unternehmen entschied sich für die bekannte Salami-Taktik. Zugegeben wurde nur, was unbedingt nötig war. Auf Schuldeingeständnisse oder gar eine Entschuldigung warteten die betroffenen Familien vergeblich. Ab Mai 1968 sind im größten Strafprozess der damals noch jungen Bundesrepublik 8 Mitarbeiter von Grünenthal angeklagt. Wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Der Film »Eine einzige Tablette« von 2007 rekonstruiert den Prozess. Wir verhandeln heute in der Strafsache Kessler und andere wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Im Dezember 1970 stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren aber ein. Und da ein zivilrechtlicher Prozess auf Schadensersatz damals wie heute unglaublich kostspielig und auch wenig aussichtsreich ist, einigen sich die betroffenen Eltern mit dem Hersteller auf einen außergerichtlichen Vergleich. Der sieht die Gründung einer Stiftung vor, aus der die Betroffenen Entschädigungsrenten erhalten sollten, sagt Frank Schönrock, heute Sprecher der Firma Grünenthal. 1972, als das Stiftungsgesetz, das Contagan-Stiftungsgesetz etabliert worden ist, war eben die Regelung, dass Grünenthal und der Bund zu gleichen Teilen 100 Millionen D-Mark in die Stiftung eingezahlt haben. Der Bund hat sich damals beteiligt, weil er eine Verantwortung gesehen hat. Denn man darf nicht vergessen, dass die gesetzgebenden Verfahren, wie wir sie heute kennen, damals noch nicht vorhanden waren und erst in dieser Form 1978 etabliert worden ist. Trotzdem hadern bis heute viele mit dieser Stiftungsregelung. Zum einen, weil die Renten, die daraus gezahlt wurden, jahrzehntelang extrem niedrig waren. Aber auch, weil der Contagan-Hersteller sich damit juristisch aus der Verantwortung stehlen konnte. Denn die Eltern verzichteten mit dem Vergleich auf alle weiteren Schadensersatzforderungen. Grünenthal wusste, was das Medikament Contagan verursacht, sagt der Anwalt Oliver Tollmein, der sich auf medizinrechtliche Fragen spezialisiert hat. Er streitet bis heute vor Gericht für die Rechte von Contagan-Geschädigten. Der Hamburger bezweifelt, dass es keinen anderen Weg gab, als den Betroffenen durch eine Stiftung zu helfen. Man kann ja auch anders Entschädigungen leisten, freiwillig, weil man sagt, ich habe das gemacht. Wenn Grünenthal also sich heute hinstellt und sagt, ja, damals war das gar nicht anders möglich, dann muss man erstens sagen, das weiß man nicht, man hat den Prozess ja nicht geführt. Und zum Zweiten muss man sagen, warum überhaupt hat Grünenthal hätte es auf diesen Prozess ankommen lassen? Sie hätten ja zivilrechtlich sich zu einer angemessenen Schadensersatzsumme bereit erklären können. Aber das haben sie nicht getan. Im Gegenteil. Grünenthal hat alles versucht, um die Verantwortung für die Fehlbildungen bei den Eltern abzuladen. Und von Schuld wollte der Hersteller sowieso nicht sprechen. Die Öffentlichkeit zeigte sich vom Contagan-Skandal schockiert. Aber die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden, sind marginal. Einen Pharmahersteller zivilrechtlich für die Nebenwirkungen eines Medikaments haftbar zu machen, ist in Deutschland bis heute hochgradig kompliziert, aufwendig und mit wenig Chancen auf Erfolg verknüpft. Ganz anders als beispielsweise in den USA, sagt auch der Medizinrechtsanwalt Jörg Heinemann aus Berlin. Im Grunde nach der Rechtsprechung des BGH, es gibt ein Urteil aus dem Jahr 2013, ist es eigentlich quasi unmöglich, einen Arzneimittelhaftungsschaden geltend zu machen, weil der Geschädigte das zu 100% beweisen muss, dass seine Schädigung auf die Einnahme des Arzneimittels zurückzuführen ist. Der Patient muss also beweisen, dass ein Medikament an seinem Schaden schuld ist. Er muss die Einnahme beweisen, er muss die Fehlerhaftigkeit des Arzneimittels beweisen, er muss den Schaden beweisen und den Ursachenzusammenhang zwischen der Einnahme und dem Schaden. Und in diesem strengen juristischen Sinn ist es zynischerweise sogar möglich, selbst bei Contergan den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Tabletteneinnahme und der Schädigung zu bezweifeln. Diese Gesetzeslage, die die Beweislast allein dem Konsumenten zuweist, schwächt dessen Klagemöglichkeiten und ist in Deutschland bis heute ein Schlupfloch für die Pharmahersteller. Das zeigt ein Blick auf andere Arzneimittelschädigungen. Mehrere hundert Betroffene leben mit Fehlbildungen, die sie mutmaßlich als Folge des hormonellen Schwangerschaftstests Duogynon davongetragen haben. Das Medikament wurde ab 1950 rund 30 Jahre lang vertrieben, obwohl bereits 1967 ernsthafte wissenschaftliche Bedenken dagegen formuliert wurden. Trotzdem sind alle Versuche, gegen die Firma und deren Rechtsnachfolger Bayer zu klagen, erfolglos geblieben. Das Schmerz- und Rheumamittel Vioxx musste 2004 vom Markt genommen werden, weil es das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall dramatisch erhöhte. In den USA zahlte der Hersteller Merck den Klägern hohe Entschädigungssummen. In Deutschland muss jeder Geschädigte bis heute individuell vor Gericht nachweisen, dass sein Schaden eindeutig auf die Medikamenteneinnahme zurückzuführen ist. Rund 200 Frauen sollen durch die Einnahme drospirinonhaltiger Antibabypillen weltweit gestorben sein. Diese Antibabypillen erhöhen das Thrombose- und Embolierisiko drastisch. In den USA haben Frauen deshalb vor Gericht Millionenentschädigungen vom Hersteller Bayer erstritten. In Deutschland aber sperrt sich der Pharma-Riese. Der Fall wird seit 2015 vor Gericht verhandelt. In allen Fällen müssen die Geschädigten beweisen, dass sie ausschließlich durch die Einnahme dieses Produkts geschädigt wurden. Ein Anspruch, den viele als Demütigung empfinden. Denn dieser 100-prozentige Beweis ist bei Arzneimitteln fast ausgeschlossen. In solchen Fällen kann eine Stiftungslösung wie bei Contergan deshalb durchaus ein gangbarer Weg sein, um den Betroffenen wenigstens finanziell zu helfen. Hilfswerk für behinderte Kinder, so hieß die Stiftung zunächst. Und viele vermuten, dass schon dieser Name deutlich macht, warum die Gelder bereits Mitte der 90er Jahre aufgebraucht waren, wie der Hamburger Anwalt Oliver Tollmein berichtet. Ein Aspekt des ganzen Verfahrens ist, dass man tatsächlich ja in den 1960er Jahren davon ausgegangen ist, dass die Kinder mit Contergan-Schädigung nicht lange leben werden. Seit Mitte der 1990er Jahre finanziert allein der Bund die Contergan-Stiftung. Die Renten erscheinen vielen trotzdem jahrzehntelang mehr als ein Almosen. Gernot Stracke erinnert sich, dass er sich immer wieder wie ein nerviger und unerwünschter Bittsteller fühlte. Und die sind auch nach langen Jahren jetzt angepasst worden in einer Höhe, die den Leuten tatsächlich hilft. Das war bis vor ein paar Jahren ja nicht der Fall. Da war der Höchstsatz der Contergan-Rente irgendwie noch bei 540 Euro im Monat. Wenn Sie also keine Arme, keine Beine und eine fehlende Niere haben und kriegen 540 Euro, dann können Sie da Ihre Assistenz nicht von zahlen, Ihre Umbaumaßnahmen nicht von gewährleistet bekommen und so weiter. Und jetzt ist die Rente halt angepasst, so wie es schon hätte viel früher kommen müssen. Und das macht schon heute so, gibt eine gewisse Sicherheit als Betroffener. 50 Jahre lang mussten die Contergan-Geschädigten darauf warten, dass ihre Renten erhöht wurden. Und das geschah nicht aus Einsicht oder aus hehren moralisch-ethischen Motiven, sondern schlichtweg als Folge eines Fernsehfilms. 2007 strahlte die ARD einen zweiteiligen Spielfilm über den Contergan-Skandal aus. Titel: Eine einzige Tablette. Grünenthal und ein betroffener Vater hatten zwar versucht, das zu verhindern, aber das Bundesverfassungsgericht gab grünes Licht. Der Film wurde schließlich im November 2007 gesendet. Was ist passiert? Herr Wegener? Ja. Sie haben leider ein verkrüppeltes Kind. Es hat keine richtigen Arme. Nur so kleine. Aber wachsen die nicht noch? Was für eine dumme Frage. Natürlich wachsen die nicht mehr. Der Film löste nach Jahrzehnten des Vergessens ein kollektives Erinnern, Erschüttern und Erwachen aus. Das war der große Paukenschlag, da ist jeder aufgewacht. Da hat jeder gesagt, ach Gott, damit haben wir nicht gerechnet, dass die Lebenssituation so ist. Das war der erste Aufwacher und ab da kann man sagen, mit diesem Film, der ausgestrahlt wurde, kam dann alles ins Rollen und seither ist alles in Bewegung. Die Sozialpolitikerin Marlene Rupprecht ist seit 2015 im Vorstand der Kontergan-Stiftung. 2007 arbeitete sie als Parlamentarierin im Bundestag und beschreibt, was der Film seinerzeit in der Politik ausgelöst hat. Der Film lief am Abend und am nächsten Tag, ich gehörte damals einer der Regierungsfraktionen an, am nächsten Tag hat die Spitze der Fraktion das an sich gerissen und hat gesagt, da muss ich was tun. Das erste greifbare Ergebnis für die Betroffenen: die Renten werden schlagartig verdoppelt. Und die Universität Heidelberg soll wissenschaftlich untersuchen, wie es um den Gesundheitszustand der Kontergan-Geschädigten bestellt ist. Da kam der nächste große Paukenschlag 2012, 2013, als die Studie veröffentlicht wurde, sind die Renten, die vorher verdoppelt worden waren, dann versechsfacht worden, dass eigentlich wirklich die Betroffenen das erste Mal gesehen haben, davon könnte ich leben, das ist eine Rente, davon kann ich leben, jetzt zu Anfang meiner Zeit, wo ich vielleicht nicht mehr so im Erwerbsleben tätig sein kann. Die Wissenschaftler zeigen mit der Heidelberger Studie, die Körper der Kontergan-Geschädigten altern schneller als die der Nicht-Geschädigten. Durch einseitige Beanspruchung und akrobatisch anmutende Belastungen seien ihre Körper ungefähr 20 Jahre älter als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Die Folge: das Stiftungsgesetz wurde überarbeitet und zur monatlichen Rente kommen seither jährliche Sonderzahlungen hinzu. Gernot Stracke hält diese Regelungen für angemessen. Endlich. Kontergan-Geschädigte leiden an fast allem, weil wir sind ja alle nicht nur orthopädisch geschädigt. Es geht ja nicht nur um kurze Arme, kurze Beine. Es fehlen Organe, wir haben Organschäden. Und die Dinge sind meist kombiniert. Und dadurch haben sie eben einfach einen unglaublichen Aufwand, ihr Leben, sag ich mal, zu gestalten. Überraschenderweise reagierte auch die Firma Grünenthal im Anschluss an den Fernsehfilm. Nach Jahrzehnten des Schweigens zahlte Grünenthal 2009 freiwillig 50 Millionen Euro in die öffentliche Kontergan-Stiftung ein. Darüber hinaus gründete die Firma 2012 noch eine eigene Stiftung mit einem Kapital von 50 Millionen Euro. Vor allem aber tat der damalige Geschäftsführer Harald Stock 2012 das, worauf viele Betroffene und ihre Familien jahrzehntelang ausdrücklich gewartet hatten. 55 Jahre nach der Markteinführung von Kontergan entschuldigte er sich bei den Betroffenen. Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. Stattdessen haben wir geschwiegen und das tut uns sehr leid. Seither geht Grünenthal mit dem Thema Kontergan anders um. Interviews werden beispielsweise bereitwillig gegeben, Anfragen prompt beantwortet. Kontergan gehört zur Firmengeschichte. Das ist jetzt angekommen. Wir bedauern die Thalidomid-Tragödie und ihre Auswirkungen auf die betroffenen Menschen und ihre Familien zutiefst. Und wir wünschten, die Tragödie wäre niemals geschehen. Warum der Arzneimittelhersteller für diese Erkenntnis 55 Jahre brauchte, das erklärt Frank Schönrock, der Sprecher von Grünenthal, leider auch heute noch nicht. Ich finde wichtig, dass wir den Blick nach vorne richten und uns anschauen, wie Grünenthal heute mit der Verantwortung umgeht. Und wir haben uns 2007, ich würde es mal formulieren, auf einen Weg gemacht. Und diesen Weg beschreiten wir einfach fort. Und das ist der Ausdruck unserer Verantwortung. Das Arzneimittelrecht wurde nach dem Kontergan-Skandal überarbeitet oder genauer gesagt überhaupt erst in Deutschland eingeführt. Bis Mitte der 1970er Jahre gab es kaum gesetzliche Regularien, um Arzneimittel auf den Markt zu bringen. Erst 1975 richtete die Bundesregierung eine zentrale Prüfinstanz ein, das heutige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Doch weder das Gesetz noch die verschärften Regeln für die Zulassung von Medikamenten konnten weitere Skandale verhindern. Auch zivilrechtlich hat sich die Lage nicht grundlegend geändert. Die unbedingte Beweislast, der eindeutige Kausalitätsnachweis, den die Geschädigten erbringen müssen, verhindert, wie die aktuellen Fälle zeigen, nach wie vor eine zügige juristische Anerkennung der Schäden. Und auch die Kontergan-Stiftung taugt für viele Betroffene nicht als Beispiel einer gelungenen oder sogar vorbildlichen und unbürokratischen Hilfe in einem Medikamentenskandal. Es war immer unser Ziel, unbürokratisch behandelt zu werden und nach unserer Bedarfssituation auch richtig eingestuft zu werden, entsprechend entschädigt zu werden und so weiter. Das geht nicht. Das hat nie funktioniert. Dass Kontergan-Geschädigte zum Teil mit anwaltlicher Hilfe um ihre Entschädigungsrenten bitten müssen, erleben viele wie Gernot Stracke als diskriminierend. Viele haben das Gefühl, allein dazustehen und vergessen worden zu sein. Ein Gefühl, das der Berliner Anwalt Jörg Heinemann gut kennt von seinen Mandanten. Ein aktuelles Beispiel aus seiner Kanzlei. Und hier habe ich jetzt einen Fall von einer Dame, die jetzt erst den Antrag gestellt hat, weil die Mutter darüber nicht reden wollte. Und die Mutter hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, dass sie 1959 oder 1960 Kontergan genommen hat. Und die Frau hat, wenn Sie die Bilder sehen, ja auch die typischen Veränderungen der Gliedmaße. Und der Antrag jetzt auf Leistung aus der Kontergan-Stiftung ist abgelehnt worden. Denn zwei medizinische Gutachter bezweifeln, dass Kontergan die Ursache der Fehlbildungen sein kann. Das Argument, der Daumen zeige in eine dafür untypische Richtung. Es ist nicht gelernt worden zu sagen, wie geht man eigentlich mit Geschädigten eines solchen Skandals um? Wie versucht man, die finanziell ausreichend zu entschädigen, gleichzeitig aber auch in eine Position zu bringen, in der sie nicht Bittsteller sind, denn nicht sie haben was falsch gemacht. Gibt der Medizinrichter Oliver Tollmein aus Hamburg zu bedenken, der auch heute noch viele Kontergan-Geschädigte juristisch vertritt. Die Politik hat damals was falsch gemacht, weil sie zugelassen hat, dass sowas wie der Kontergan-Skandal überhaupt passieren kann, weil sie nicht ausreichend gesetzliche Vorkehrungen getroffen hat. Die Gesellschaft hat was falsch gemacht, weil sie nicht ausreichend Druck ausgeübt hat. Die Geschädigten haben nichts falsch gemacht. Grünthal hat was falsch gemacht, weil es dieses Medikament auf den Markt gebracht und dort gehalten hat, obwohl man wusste, was passiert. So, wie bildet man das hinterher ab? Manches hat sich verändert und verbessert. Die Medikamentenzulassung ist an strengere Kriterien gebunden und die finanzielle Versorgung der Betroffenen ist seit einigen Jahren angemessen. Was aber von vielen vermisst wird, ist die gesellschaftliche Anerkennung ihres Schicksals. Sie fordern mehr Bewusstsein für das Prinzip, das damals zur Kontergan-Tragödie geführt hat. So etwas kann auch heute noch, wenn auch vermutlich in deutlich geringerem Umfang, immer wieder passieren. Höchste Zeit, dass die Pharmaindustrie mit ihren milliardenschweren Umsätzen mehr Verantwortung übernimmt. Oder genau dazu von der Gesellschaft gezwungen wird. Sie hörten der Kontergan-Skandal. Eine Tablette, lebenslange Folgen. Es sprachen Jennifer Güsell, Hans-Jürgen Stockerl und Peter Weiß. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Jan Turczynski. Eine Sendung von Radio Wissen.